Vorm Eingang zur Werkschauhalle, da wo Kanzlerin Angela Merkel auf verschiedene Künstler der Leipziger Spinnerei treffen wird, wird noch frischer Kies geebnet. Auf dem abschüssigen Weg soll kein Teppich ausgelegt werden. Ist authentischer, hat das Bundeskanzleramt verlauten lassen. Und die Kanzlerin sei schließlich kernig, meint auch Bertram Schulze, der Geschäftsführer des Leipziger Spinnereigeländes. Seit Februar freut er sich auf das Kommen Angela Merkels und auf ihren künstlerischen Sachverstand. Es ist durchaus so, dass die Kanzlerin auch bestimmte Künstler aus dem Areal schon kennt, auch schon persönlich kennengelernt hat. Ich glaube, bei einer Besichtigung des Naumburger Doms zum Beispiel, der Kirchenfenster mit Neo Rauch. Ich glaube auch, dass sie schon mal mit Ricarda Roggan zusammengetroffen ist bei einem Abendessen. Und insofern ist da nochmal eine gewisse Bekanntschaft da schon. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass sie letztendlich auch ihre Zusage gemacht hat hier. So positiv denken nicht alle Kunstschaffenden über Angela Merkel. Nach einem Treffen mit der Kanzlerin polterte Theaterregisseur Christoph Schlingensief, Angela Merkel wolle zwar Ahnung von Kunst haben, aber von ihr komme nichts. Sie habe viel mehr Berater, die ihr was zurufen. Dieser Eindruck soll in Leipzig unbedingt vermieden werden. Deshalb wolle man sich eine Stunde Zeit nehmen, Angela Merkel in 60 Minuten in die Welt der Leipziger Kunstszene einführen. Das Protokoll sieht vor, zunächst 15 Minuten Eröffnungsrede anlässlich des 125-jährigen Jubiläums, anschließend Rundgang durchs Gelände und der Höhepunkt, der halbstündige Besuch der 2000 Quadratmeter großen Werkschau mit Arbeiten aus den 100 Ateliers der Spinnerei. Hier trifft Angela Merkel dann auch auf die Leipziger Maler-Ikone Neo Rauch und den Galeriegott Jüdi Lübcke. Ricarda, hallo, komm rein. Hallo, Bertram. Du hast ja noch gar nicht gesehen, wo deine Arbeit. Auch die junge Fotografin Ricarda Roggan wird drei ihrer großformatigen Bilder zeigen. Sie hatte schon mal das Vergnügen, bei einem Abendessen mit der Kanzlerin über Kunst und die Welt zu fachsimpeln. Sie interessiert sich für Kunst. Auf jeden Fall, ja. Es gab mal ein sehr schönes Gespräch im kleineren Kreis über Fotografie, Malerei, wo sie auch sehr genau wissen wollte, wie heutzutage Fotografie und Malerei so zueinander stehen, sich zueinander auch absetzen. Und ja, ich dachte schon, dass sie sich auch wirklich dafür interessiert. Doch. Interesse zu zeigen ist allerdings das Geschäft einer Kanzlerin. Was das über ihren Horizont aussagt, bleibt ungewiss. Deswegen macht sich der Maler Hans Eichinger da auch nicht weiter verrückt. Er hat für den Moment, da Angela Merkel über seine Bilder blicken wird, keine Rede oder witzigen Spruch vorbereitet. Entweder sie mag seine figürlichen, nahezu fotografischen Bilder und hat Fragen dazu oder eben nicht. Er sieht den Besuch von Angela Merkel deshalb ganz nüchtern. Ich vermute mal, es ist eine Wahlkampftour und sie hat ein paar Minuten Zeit und steigt ja eben mal ab, ne? Und ich vermute bloß dadurch, dass das Korsett so eng geschnürt ist, in den 20 Minuten, 30 Minuten wird, ich glaube, es mehr, wenn überhaupt, nur zu Smalltalk kommen können, das ist schon alleine der Zeit geschuldet. Immerhin könnte man aber sagen, ist sie eine Stunde in Leipzig. Und eigentlich ist Angela Merkel da auch ihrem Konkurrenten einen Schritt voraus. Denn Vizekanzler Steinmeier wurde bisher noch nicht auf einem Leipziger Künstlertreff gesichtet.